Die folgende Aufnahme ist die deutsche Übersetzung der Predigt Entdecke die Wahrheit. Für diejenigen, die das Thema bereits kennen, ist es sehr einfach zu verstehen. Es gibt aber Leute, die das erste Mal über die Wahrheit hören. Aus Liebe für diese Zuhörer wird die Predigt aufgenommen. Übrigens, ich habe gute Nachrichten für Sie. Es gibt neue Gemeinden weltweit, die vor kurzem gegründet wurden. Gelobt sei Adonai, unser Elohim, König des Universums. Im Namen Yahshua HaMashiach, wir danken dir vielmals. Amen, Behomen. Es spricht euer Diener, der Arzt Javier Palacios Elorio, Roe, Pfarrer der Gemeinde Kejila Gosipaz, Frieden und Freude in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Sie können gerne unsere Webseite unter www.gozoypaz.imx besuchen. Hier können Sie Videos, Audios und Notizen kostenlos herunterladen. Sie können diese Information mit Ihrer Familie, Freunde und Bekannten gerne teilen, da die Zeit drängt. Die Information auf dieser Seite darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Wir machen kein Geschäft aus dem Gotteswort. Das Thema von heute heißt Entdecke die Wahrheit. Sie werden heute eine echte fundierte Wahrheit, Katometet, herausfinden. Wir fangen mit einer Frage an. Wie ist der richtige Name des Erlösers, Israel und Erlöser der ganzen Welt? Sein Name ist Yahshua und wird mit der Buchstabe Shin aus der Menorah geschrieben. Shua bedeutet auf Hebräisch Rettung, Erlösung. Und als wir Yahshua, Yahshua aussprechen, bedeutet das, dass Jahwe unsere Rettung ist. Elohim ist allein Gott. In der Bibel, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 sagt, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hör Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Herr. Das Wort Hallel bedeutet auf Hebräisch Lobpreisung und gleichzeitig ist die Abkürzung der Namen Yahshua und Jahwe. Jedes Mal, wenn wir das Wort Halleluja aussprechen, wir sagen, gelobt sei Jahwe, gelobt sei Yahshua. Wir sagen nicht, gelobt sei Jehova oder gelobt sei Jesu. Nein, die sind nicht die richtigen Namen. Der richtige Name auf Hebräisch lautet Yahshua HaMashiach. Er ist der Messias. Gut, wir sind in Mexiko und vielleicht Sie hören diese Aufnahme irgendwo in Lateinamerika, Deutschland, Österreich, Schweiz oder in einem anderen Land der Welt. Und Gott möge euch segnen. Aber wenn wir christlichen Gläubigen beraten und ihnen sagen, dass der richtige Name Jesu, Yahshua ist, sie reagieren schockiert und akzeptieren ihn nicht. Sie sagen, bitte sprich unsere Sprache. In Mexiko würden sie sagen, bitte sprich Spanisch mit uns, weil wir in Mexiko sind. Oder sie könnten sagen, bitte sprich mit uns auf Deutsch. Aber ich sage euch, dass der Name Jesu ist leider falsch und auf keinen Fall die richtige Übersetzung ist. Ich nenne euch ein kleines Beispiel. Wenn Sie eine Person, die glaubt, der Name Jesu richtig ist, fragen würden, wie der letzte Präsident aus den USA heißt, die Person wird bestimmt George Bush antworten. Sie können dann die Person sagen, nein, bitte sprich mit mir kein Englisch, sprich mit mir Spanisch oder wenn wir in Deutschland wären, sie würden sagen, bitte sprich mit mir Deutsch. Genauso ist mit Ihrem Namen, liebe Zuhörer. Sie heißen vielleicht Peter oder Heidi oder Stefan. Und egal, wo Sie sich auf dieser Welt befinden, Ihr Name bleibt unverändert. Genauso ist mit dem Namen Yahshua HaMashiach. Der Name bleibt ohne Änderung, egal um welches Land oder Sprache es sich handelt. Es ist sehr wichtig, der richtige Name des Retters Israel und Retters der Welt kennenlernen und korrekt aussprechen. Wenn jemand den Namen Yahshua nicht akzeptieren möchte, wird vielleicht auch das Weitere, die noch kommt, auch nicht akzeptieren. Ich bewahre dann Ruhe, weil sein Wort ist nicht zum Streiten und die Person ist in Gefahr, unter einem Fluch zu sein. Der ewige Yahshua sagte in Markus, Kapitel 6, Vers 17, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie die Teufel austreiben. Also, es ist in seinem Namen und das ist Yahshua. Wenn wir Leute beraten, die von bösen Geistern gestört sind, und wenn wir für Befreiung beten, machen wir das im Namen Yahshua HaMashiach. Wenn jemand für Befreiung im Namen Jesu und nicht im Namen Yahshua betet, es ist kein Wunder, dass nach Stunden, Tagen oder Wochen die Dämonen nicht weggehen, da sie nicht der korrekte Name verwenden. Aber wenn wir im Namen Yahshua HaMashiach Dämonen austreiben, sie gehen sehr schnell weg und lassen die Person in Ruhe. Sie ertragen seine Kadosh, heilige Name, nicht. Sie gehen weg und jaulen. Ich möchte jetzt aber über Erlösung reden, die Erlösung durch den Glauben. Das hebräische Wort für Glauben heißt Semunach und bedeutet Gehorsamkeit, Glauben und Vertrauen. Jakobus Kapitel 2, Vers 19 sagt, du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Glauben alleine genügt nicht, die Teufel glaubt ebenfalls und zittert. Hebräer Kapitel 11, Vers 6 sagt, aber ohne Glauben ist unmöglich, Elohim, Gott, zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Also, Glauben, Vertrauen und Gehorsamkeit gehören zusammen. Wer nicht folgt, was Yahshua sagt, der kann auch nicht im Retter nennen. Viele Leute möchten Yahshua nur als Retter haben, aber nicht als Adon, als Herr ihren Leben begrüßen. Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Yahshua ist Adon, der Herr, und wenn du vom ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Also, Paulus in diesem Vers sagte, wenn wir Yahshua als Herr erkennen, dann werden wir gerettet. Wir sollten Yahshua als Herr unser Leben erkennen, damit wir gerettet werden können. Hebräer 5, Vers 9 sagt, nachdem er zu Gottes Thron zurückgekehrt ist, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Die Welt möchte ihm nicht gehorsam sein. Und auch manche gläubige Personen wollen es auch nicht. Aber sie sollten die Augen öffnen und aus den verschiedenen falschen Theorien und Philosophien, die aus Ägypten, aus Rom, Ursprüngen herauskommen und Yahshua als Herr euer Leben begrüßen. Wie können wir herausfinden, ob wir Yahshua lieben? Johannes Kapitel 14, Vers 15 sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Eine wichtige Anweisung von Yahshua ist Schabbat. Schabbat ist dann, nach Gottes Geboten, ein sehr wichtiges Fest, das gefeiert werden soll. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 8 bis 10. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deine Toren ist. Denn in 6 Tage hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was da drinnen ist. Aber am 7. Tag ruhte er von allen seinen Werken. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Also, für das messianische Volk ist Schabbat der 7. Tag, also Samstag. In 7 Tagen hat Gott die Welt erschaffen und der 7. Tag, Schabbat, ruhte er von allen seinen Werken. Schabbat ist ein kadosch, heiliger Tag. Schabbat ist kein jüdisches Fest, sondern es ist ein biblisches Gebot. Wir wollen nicht, dass ihr zum Judentum übertretet, sondern dass ihr aus Liebe zu Yahshua und Elohim Schabbat als Ruhetag überall nach den heiligen Schrift Torah feiert. Woher kommt, dass der Sonntag als Ruhetag genommen wird? Die Entwicklung des Sonntags, Sonnentag, hat ihren Ursprung bei der babylonischen 7-Tage-Woche, die von Römern und Griechen übernommen wurde. So hieß der erste Tag, der Sonne gewidmet war. Im Jahre 321 vor Joshua erklärte Konstantin I. den Disolis, also Sonntag, so verpflichtenden Feiertag auch für die Gläubigen und Mithras-Anhänger. Mithras ist eine römische Göttergestalt, eine mythologische Personifizierung der Sonne, die im Mithraismus verehrt wurde. Das Edikt von Konstantin I. lautete: Alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Dringende landwirtschaftliche Arbeit ist bei Konstantin ausgenommen. Dieser gefeierte Tag war bei den Anhängern des Mithras-Kults, dem überwiegend die römischen Soldaten anhingen, der heilige Tag, den auch die Heidenchristen als Tag des Herrn feiern. Konstantin konnte mit diesem Edikt also gleich zwei wichtige Religionen dienen, wiewohl er sich selbst auch auf Münzen als Sol Invictus, unbesiegter Sonnengott, prägen ließ. Aus der hebräischen Sicht, Sicht der Tora, wird Schabbat gefeiert. Und der erste Tag der Woche fängt nicht wie der römische Kalenderwoche an. In der Bibel fängt von Abend zu Abend an, das heißt vom Freitagabend ab 18 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr. Sonntag gilt als erster Tag der Woche. Aber wie können wir denn der erste Tag der Woche erkennen? In 3. Mose, Kapitel 23, können Sie alles über Schabbat finden, wie man betet und was man tut. Hier sagt: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Das sind die Feste des Herrn, die ihn heilig und meine Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. In Bereschit 1. Mose, Kapitel 4, Vers 3 sagt: Und Gott sprach: Es werde Licht, und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht vom Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da war aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der dritte Tag. Also für Gott gilt Abend und Morgen. Genauso wie im Schabbat. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 6, sprechen wir über Pesach. Und soll's behalten bis auf den 14. Tag des Monats, und ein jegliches Hoffelein im ganzen Israel soll's schlachtig gegen Abend. Dies ist der Zeitplan Haschen Jahwe. Wie können wir im Neuen Testament beweisen, dass Schabbat der korrekte Tag ist? Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 7, sagt: Am ersten Tage der Woche, aber da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede bis hin zu Mitternacht. Also der erste Tag der Woche ist Sonntag. Am Sonntagabend kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Paulus sprach zu den Versammelten, und weil er zum letzten Mal mit ihnen zusammen war, denn er wollte am nächsten Tag weiterreisen, dehnte er seine Rede bis Mitternacht aus. Hier können wir sehen, dass der erste Tag der Woche Sonntag ist. Ich möchte Ihnen sagen, dass Schabbat kein jüdisches Fest ist, sondern das vierte Gebot aus der Bibel. 3. Mose, Kapitel 23 sagt: Der Herr befahl Mose den Leuten von Israel zu sagen: Folgende Feste hat den Herrn angeordnet. Ihr sollt sie alle heilige Zeiten ausrufen, die ihm geweiht sind. Regelmäßig den Schabbat. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am 7. Tag ist ein strenger Ruhetag, ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Niemand darf an diesem Tag eine Arbeit verrichten. Der Schabbat gehört dem Herrn. Diese Anordnung gilt überall an alle eure Wohnsitze. Hier können wir sehen, dass die Feste hat Jahwe angeordnet und nicht das israelische Volk. Für alle Leute, die zu Israel und Judas Haus gehören, auch wenn wir alle zerstreut sind, sollten dieser Tag als heiliger Tag aus Liebe zu Jahwe überall auf dieser Welt feiern. Wir sprechen jetzt über einen weiteren Punkt und ist Torah. Und Torah in dem Neuen Testament. Manche Gläubige sagen, dass die Apostel kein Torah beigebracht haben, aber das ist nicht korrekt. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 6 sagt, am darauf folgenden Tag beginnt zu Ehren des Herrn das Fest der ungesäuerten Brote, Hamatza. Es dauert 7 Tage lang, während der ganzen Festwoche dürft ihr nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist. Shaul, Paulus und die Apostel haben Torah gelehrt. Shaul hat Hamatza beigebracht. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7 bis 8. Reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer und gesäuerter Teig seid. Denn das seid ihr doch, seit Jahwe als unsere Passalam, Passach, geopfert wurde. Lasst uns darum auch entsprechend feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig, der Sünde und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und Rechtschaffenheit. Hier können wir beweisen, dass Paulus die Feste aus der Tora beigebracht hat. Eine echte Lüge ist, dass Paulus und die Apostel kein Tora lehrten. Sie haben doch Tora unterrichtet. Wir haben 4 verschiedene Bibelverse, wo Shaul Paulus Tora beigebracht hat. Apostelgeschichte 24, 14. Hier spricht Paulus. Das allerdings bekenne ich offen vor dir. Ich diene dem Gott unserer Vorfahren in der Weise, wie es jene neuen Richtung erspricht, dass sie als Sechte bezeichnet, doch genau auf diese Weise diene ich ihm wirklich. Ich erkenne alles an, was im Gesetz Mose und den Prophetenbüchern steht. Ein Kommentar, wenn Sie das Wort Gesetz in der Bibel finden, diese bedeutet ebenfalls Torah, also Gesetz ist gleich Torah. Jahwe kam, um das Gesetz zu erfüllen, also Torah zu erfüllen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 sagt, denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz, die Torah und die Weisungen der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Also, Torah ist heutzutage noch gültig. Ich nenne euch noch ein Vers aus dem Neuen Testament, wo Torah noch gilt. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Vers 8. Hier spricht ebenfalls Paulus und sagt, ich habe weder an den Judengesetz, noch an den Tempel, noch am Kaiser mich versündigt. In der gleichen Kapitel, Apostelgeschichte 25, Vers 22, Paulus verteidigte sich, ich habe mich weder gegen das Gesetz, die Tora der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Und noch ein Vers, nach 3 Tagen lud er die führenden Juden der Stadt ein. Als sie alle versammelt waren, sagte er, liebe Brüder, obwohl ich nichts gegen unser Volk oder das Gesetz, die Tora, unsere Vorfahren getan habe, wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer ausgeliefert. Was bedeutet diesen Vers? Sein Kommentar? Also, Paulus hat die Tora im Neuen Testament auch erfüllt. Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 22. Aber bis heute hat mir Gott geholfen. Und so stehe ich als Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten wie den ganzen Einfachen. Ich verkünde nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Ich wiederhole, ich verkünde nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Alle diese Verse waren klare Beispiele, dass Paulus Shaul Torah erfüllt und beigebracht hat. Aber was ist Torah? Torah ist Gottes Anweisung und Belehrung für sein Volk. Torah bedeutet, von den Sünden sich fernhalten, damit wir nicht bestraft werden und damit wir nicht unter einem Fluch sein können. Torah bedeutet auch, das Ziel nicht verfehlen. Gott lässt seine Sonne scheinen, auch böse Menschen wie auch gute. Aber seine Barmherzigkeit ist für seine Kinder, die Bene Israels, die die Torah folgen möchten. Unsere Gebete werden von Gott erhört, wenn wir Torah erfüllen. Manche Leute sagen, ich möchte nichts von Torah hören, aber Sprüche 28, Vers 9 sagt, wer Gottes Gesetz nicht mehr hören will, dessen Gebet will Gott nicht mehr hören. Sprüche 28, Vers 4 sagt, Menschen, die nicht nach Gottes Gesetz fragen, beglückwünschen sie. Die Friedensstörer, wer sich an das Gesetz hält, bekämpft sie. Menschen, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen, die es aber bewahren, sind unwillig auf sie. Ich wiederhole, Kommentar, es handelt sich nicht um Judentum, sondern wenn jemand in Yahshua HaMashiach glaubt, es wird nicht mehr Goyim, Heiden, er wird zur Gemeinde Israels gehören. Jetzt gehen wir zum Epheser, Kapitel 2, Vers 12 bis 15. Jedenfalls wart ihr damals von Yahshua getrennt. Ihr wart Fremde und gehörten nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung, ohne Gott, lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Yahshua HaMashiach, durch das Blut, das er vergossen hat. Yahshua ist es, der uns allen den Frieden, Shalom, gebracht und Juden und Nicht-Juden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. Wir gehen jetzt zum 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 2. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Wir waren früher Heiden, aber jetzt gehören wir zur Gemeinde Israels. Wenn jemand Yahshua liebt, dann er wird in allem gehorsam. Hebräer, Kapitel 5, Vers 9. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Johannes 14, Vers 15 sagt, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Auch in Johannes, Kapitel 8, Vers 31 und 32, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Ein Kommentar hier, man kann glauben, aber nicht folgen. Man kann glauben, aber nicht gehorsam sein. Also, Vers 31, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn wir nicht folgen und bleiben möchten, in was Yahshua gesagt hat, also sein Wort, Torah, können wir nicht seine Jünger sein und auch nicht gerettet werden. Wir lesen nochmal Johannes, Kapitel 8, Vers 32. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sollten Yahshua glauben und folgen und alle Feste, die in der Tora sind, feiern. Es gibt auch viele Leute, die mich über die Beschneidung gefragt haben. Jetzt möchte ich aber mit 2. Mose, Kapitel 12, Vers 48 antworten. Wenn ein Fremder für immer bei euch lebt und das Passah-Fest für den Herrn mitfeiern will, müssen alle männlichen Angehörigen seiner Familie beschnitten werden. Dann rechnet er zu den Einheimischen und darf das Passah feiern. Ein Unbeschnittener darf auf keinen Fall teilnehmen. So aber ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passah halten wird, der beschneide alles, was männlich ist. Alsdann mache er sich herzu, dass er solche tue und sei wie ein Einheimischer des Landes. Denn kein Unbeschnittener soll davon essen. Ich sag's euch, die Beschneidung ist heute noch gültig. Sie ist eine ewige Wunschschließung von Gott mit Abraham. Was auch gilt, ist es, dass nur eine Tora für alle gültig ist. Und wir gehen zu 4. Mose Kapitel 15, Vers 16. Ein Gesetz, ein Recht soll euch und dem Fremdling sein, der bei euch wohnt. Paulus sagt, ihr seid keine Fremdliche mehr. Und wir gehen zum Hesekiel Kapitel 44, Vers von 6 bis 9. Hier ist Jahwe nicht sehr glücklich, ich sag's euch. Vers 6, und sage der Ungehorsame. Ich mache einen Kommentar. Der Prophet meint die Leute, die noch sünden und lügen und die Leute, die nicht folgen und gehorsam sein wollen. Hier finden Sie alle Notizen über die echten messianischen Leute, die Joshua lieben und folgen und gehorsam sein wollen. Also wir gehen zu Vers 6 und sage dem ungehorsamen Haus Israel, so spricht der Herr, ihr macht zu viel, ihr von zu Hause Israel mit all euren Gräueln. Denn ihr führt fremde Leute eines unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenes Fleisch in mein Heiligtum. Dadurch ihr mein Haus entheilt, wenn ihr mein Brot, Fettes und Blut opfert, umbrecht also mein Bund mit allem eure Gräueln und haltet die Sitten meines Heiligtums nicht, sondern macht euch selbst neue Sitten in meine Heiligtum. Und Vers 9 ist eine Prophezeiung für das Millennium. Darum sage ich, den Herrn, der mächtige Gott, von jetzt an darf nie mehr ein Fremder, der am Körper und im Herz unbeschnitten ist, mein Heiligtum betreten. Niemand von den Fremden, die mitten unter euch leben. Wir haben verschiedene Texte aus dem Tora gehört und auch aus dem Propheten. Isaias 52, Vers 1 und 2 sage auch das Gleiche. Aber was Joshua HaMashiach gesagt hat, dass er gekommen ist, um das Gesetz, die Tora und die Weisungen der Propheten zu erfüllen. Das bedeutet, dass die Beschneidung am Körper und im Herzen noch gültig ist und keiner kann das ändern. Und wer das ändert, steht unter einem Fluch. Das sagt die Tanach. Wir leben in der letzten Zeit. Wir sind jetzt in der 70. Woche. Heute ist der 28. April 2010. Die Zeit nähert sich und sie sollen gehorsam sein. Wir freuen uns, dass viele Leute auf dieser Erde folgen jetzt, was Joshua gesagt hat. Viele Brüder, Achim, schreiben uns aus der ganzen Welt und wollen gehorsam sein. Verlieb dich in Tora. Das ist ein großes Thema, aber es ist Grundwissen für das messianische Volk und sie können dieses Thema auch anderen Leute beibringen. Also, die Zeit nähert sich und Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 sagt, und ich hörte eine andere Stimme von Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünde. Dann hörte ich aus dem Himmel eine andere Stimme, die sagte, auf mein Volk verlasst diese Stadt, sonst werdet ihr mitschuldig an ihre Sünden und bekommt Anteil an ihre Strafen, denn Gott hat ihr schändliches Tun nie vergessen. Ihre Sünde haufen bis an den Himmel. Ein Kommentar. Wir sollten raus aus Rom, aus den falschen Theorien und Philosophien. Hier spricht Gott zu seinem Volk. Wir sollten diese Stadt verlassen, diese falschen Theorien verlassen. Hier möchte ich nochmal über Rettung reden. Wir müssen gehorsam sein. Wir können nicht glauben, ohne gehorsam zu sein. Nur ein Remanent aus des Hauses Israels wird gerettet. Viele Leute werden in ihren Sünden ohne Rettung sterben. Bitte, schau, dass du nicht dazu gehörst. Seid heilig, sei gadosch, sei gehorsam. Er kommt bald und sein Name ist Joshua HaMashiach. Der ewige Gott segne und bewahre euch. Shalom und Brachot. Frieden und Segen. Amen.